Es schlug 5:30, eine Melodie vor sich hin pfeifend, den Kopf energisch gegen das Pflaster gesenkt, bog er aus der verräucherten Gasse. Flametti hatte ein kleines Stück Fluss gepachtet, inmitten der Stadt, nahe der Fleischerhalle. Dahin begab er sich. Im Automatenrestaurant fegte, gähnte und scheuerte man. Ein Polizist nahe beim nach Salmiak duftenden Urinoir sah ziemlich gelangweilt, die Frühluft schnuppernd über das Kaigeländer ins Wasser. Salut? Der Polizist brummte etwas, das Guten Morgen heißen sollte. Der Gruß war aber nicht freundlich, auch nicht unfreundlich. Die Gasse, aus der Flametti kam, stand nicht im besten ortspolizeilichen Ruf. Der Morgen indessen war viel zu verheißend, als dass Flametti sich hätte die Laune verderben lassen. Gleich der erste Fang war ein riesiger Barsch. Der Fisch flirrte und glänzte, flutschte und klatschte. Das Wetter war grau. Flametti löste die Angel, ließ den Fisch in das Netz hineinschnellen, brachte den Köder in Ordnung und warf die Angel zum zweiten Mal aus. Er sah nach dem Polizisten, der war verschwunden. Überflüssiges Element. Ich schmeiß. Größere Fallenzer gibt es nicht. Ein Ruck an der Angel. Ein zweites Tier hatte angebissen. Diesmal ein Rotauge. Gut so. So darf's weitergehen. Das Wasser floss grau-grün und undurchsichtig. Die Möwen strichen niedrig und zischten über die Brücken hinweg. An der Häuserfront der Schifflände öffnete sich ein Fenster. Eine junge Frau sah nach dem Wetter. Salut, schöne Frau. Die Glocken der katholischen Kirche läuteten. Auch in der Fleischerhalle regte es sich. Der dritte Fang war ein armslanger Aal. Auf den Kaiquadern schlug Flametti ihn zu Schanden. Servus, Margot. Ein von entmutigendem Beruf heimkehrendes Fräulein lächelte und hielt die ringbesäte Hand vor ihre schlechten Zähne. Übers Geländer gebeugt, ließ sie ihr Täschchen schaukeln und rief, noch so einen Max für mich. Servus, Max. Im Hotel Beau Rivage, wo er bekannt war, verlangte er, den Küchenmeister zu sprechen. Schau her. Hast du schon mal so einen Aal gesehen? Er packte den schleimigen Fisch, der sich zuunterst ins Netz verkrochen hatte, und ließ das Tier, das sich heftig sträubte, durch die geschlossene Faust zurückgleiten. Und schau her. So ein Barsch. Man wurde handelseinig. Flametti dankte verbindlichst und machte sich auf den Heimweg. Das Wetter hatte sich aufgeklärt. Die herbstgelben Bäume der Seepromenade hoben sich scharf und klar gegen den hellblauen Himmel ab. Flametti war bester Laune. Er schwenkte in eines der kleinen, am Kai liegenden Zigarrengeschäfte und erstand sich eine Schachtel Philos Grün. Salut, Fritz. Vor dem Fenster eines Bazars blieb er stehen, musterte mit Kennerblick die orientalischen Waren, ging hinein und kaufte einen hellblauen Chibuk mit Goldschnur, der ihm für seine Ausstattungsnummer im Harem zum Sultanskostüm noch fehlte. Salut, Max. Auch schon munter? Flametti machte Halt, ein wenig dekotiert, seinen Lieblingsgruß aus fremdem Mund zu vernehmen. Das war eine Gaudi heute Nacht. Hättest dabei sein müssen. Der Pips war mit und die Margot und die lange Mary. Ja, die ganze Gesellschaft. Unten bei Mutter Duttlinger. 5 Shampoosflaschen haben wir die Hälse gebrochen. Zeit. Als Flametti und Engel oben in die Stube traten, stand die Suppe bereits auf dem Tisch. Um den Tisch saßen das Jodler-Terzett, Herr und Frau Häsli nebst Tochter, Herr Arista, der Damenimitator, Fräulein Laura, die Soubrette, und Herr Meier, der Pianist, Bobby, der Schlangenmensch, und das Lehrmädchen Rosa, sämtlich mit Löffeln und Schlucken beschäftigt. Herr Häsli hatte die Serviette vorgebunden, damit er sein gutes Hemd nicht beflecke. Jenny Mama, Flamettis Frau, saß malerisch auf der Sofakante, rosig wie eine Venus im lachsfarbenen Schlafrock, das offene Haar mit Wasserstoff-Superoxid gebeizt, war flüchtig zurückgestrichen. Die Suppenschüssel dampfte und der Pianist nutzte den günstigen Augenblick, um sich zum dritten Mal Suppe zu schöpfen. Mahlzeit! Mahlzeit! Mahlzeit! Mahlzeit! Mahlzeit. Flametti hängte seinen Hut an die Tür und begab sich an seinen freigebliebenen Platz auf dem Sofa. Setz dich, Engel. Lass nur, ich find schon was. Hey, Herr Direktor. Na, Sie, Max. Wie geht's, wie steht's? Geld brauchen wir. Können wir denn bald mal die Gage kriegen? Herr Häsli war konsterniert. Eben wollte er eine neue Fracht Fisch auf der Gabel zum Munde führen und hatte schon den Kartoffelsalat bereit. Da musste er dieses unglaublich taktlose Wort vernehmen. Bei Tisch. Und das, wo Flametti gerade gekommen war und kaum saß, das war doch die Höhe. Herr Häsli kannte Flametti seit Jahren, wusste, dass er nie die Gagen schuldig blieb, wusste, dass die Verlegenheit, in der er sich befand, nur momentan war und nichts besagte. Da soll einem nun die Geduld nicht reißen, wenn solch obstinates Weibsstück in ihrer spitzigen Kribbeligkeit keine Raison annahm. Man hat doch Erziehung. Man hat doch zum Teufel die Welt gesehen. Morgen gibt's Paprikabraten mit Spaghetti und Tomatensauce, Kinder, feiner Fraß. Flametti hatte das Hemdbördchen geöffnet, um es bequemer zu haben. Mit den Oberarmen den Tisch festhaltend, lag er vor seinem Teller, den Kopf hart über dem Tellerrand und schlarpste gierig die Suppe. Das Plüschsofa hatte sich unter seinem Druck gesenkt, mit einem Knacken der Federn, das wie ein Magenknurren Flamettis fortdröhnte. Als er nun die Hemdärmel aufkrempelte, konnte man so recht sehen, was für ein Riese er war. Die Muskeln der Oberarme stiegen in einer steilen Schwellung zum Schulterblatt. Teller, Arme und Kopf bildeten ein einziges muskulöses Dreieck. Ganz allein hielt er das Sofa und von dort aus den Tisch in Schach. Er sprach nicht viel. Für die Worte der Häsli wegen der Gage hatte er nur ein kurzes, brummiges »Jaja, so wie das Essen vorbei ist« übrig. Eine bösartige Rippe, diese alte. Aber ihr Gesang, alle Achtung. Das muss man ihr lassen, was Exaktheit, Klangfarbe und Schulung betrifft. Schackerl, Schackerl, trau dich nicht! Flamettis Varieté-Ensemble war beliebt. Bestrenommiert stand auf den Plakaten. Ferreros Damen Gesangs- und Possenensemble. Geschätzt, ja, glänzendst, weltbekannt, aber beliebt? Nein, bestrenommiert, sondern wirklich nicht. Auch Pfeffers Spatzen konnten da nicht mit. Wenn man ihren Wert denn unbedingt auf einen Nenner bringen wollte, altbewährt, solid, anerkannt. Nein, auch von ihnen ging nicht jene Wirkung aus, die Wärme und Begeisterung verbreitete, Einladungen zu Bier, Wein und Sekt mit sich brachte, Abenteuer und Schicksale im Gefolge hatte. Worin aber lag die geheimnisvolle Anziehungskraft der Flamettis? Darüber zerbrach sich mancher den Kopf. Flametti zahlte nicht gerade die besten Gagen, hatte infolgedessen auch nicht die ersten Kräfte, wie Ferrero. Auch die farbenprächtigen Kostüme von Pfeffers Spatzen hatte er nicht, Gesprächsthema weit und breit. Worin also bestand Flamettis Überlegenheit? Er war ein Kerl, sozusagen ganz persönlich. Artist von reinstem Wasser. Er war eben eine Persönlichkeit. Kein Ferrero, der früher mit Lumpen gehandelt hatte. Kein Pfeffer, der seinen Weibern zurief, Kinder, macht's euch bequem. Fleiß verachtete er. Auf die Eingebung kommt es an, nicht auf den Drill. Man ist doch nicht beim Kommiss. Und wenn schon proben, dann nicht zu viel Pünktlichkeit. Pünktlichkeit soll der Teufel holen. Es muss aus dem Handgelenk kommen, spontan. Aus dem Handgelenk, spontan. Seine Proben waren unberechenbar. Wenn eine angesetzt war, fand sie sicher nicht statt. Wenn eine stattfand, war sie sicher nicht angesetzt. Das Ganze blieb mehr der Inspiration, dem Einfall und Zufall belassen. Nur kein festes Programm. Nichts langweiliger als das. Bei Ferrero hängt das Programm jeden Abend Punkt 8 beim Kapellmeister am Klavier. Na und? Bei Flametti gab's gar keins. Oft wusste er 5 Minuten vor seinem Auftritt noch nicht, sollte er den Mann mit der Riesenschnauze bringen oder die Feuernummer. Sprudeln musste man, das war sein oberster Grundsatz. Er hatte eine Nase für natürliche Begabung. Auf Agenten, Kritiken und Renommage gab er nichts. Kerle brauchte er, Personagen. Mag das Talent einen Knacks haben, die Stimme einen Knacks, die Figur einen Knacks. Wenn da der Kerl, der dahinter steht, was zu sagen hat. Vornehmheit war seine Sache nicht. Dahinter steckt nicht viel. Deklassierte Menschen, gerempelte Personagen sind die geborenen Artisten. Im Druck muss man gewesen sein. Unter 50 Mädels, die auf der Straße das Täschchen schwenken, sind 20 Soubretten. Es kommt nur darauf an, sie davon zu überzeugen. Unter 50 Apachen, die keiner kennt, 20 Ausbrecherkönige, Zauberkünstler, Jongleure. Es kommt nur darauf an, sie zu finden. Und gerade das war Flamettis Genie, seine Popularität, seine Magie. Gefängnis, Skandal, Freudenhaus, Fahnenflucht waren kein Einwand. Artisten kommen aus einer anderen Welt, sind keine Bürger. Aus Unterdrückung werden Artisten. Wie das schon klingt! Wo keine Defekte sind, sind keine Menschen. Buntheit, Zauber, Exotik. Alles nur aus Verzweiflung. Was Flametti besaß, gehörte auch seinem Ensemble. Es war nicht sein Ehrgeiz, Geld zu machen, Bankkonto und dergleichen. Sein Ehrgeiz war, eine Truppe zu haben. Kostüme, Flametti, wo sind die Kostüme? Kostüme macht man selbst. Nummern erfindet man sich. Hatte er nicht aus Engel einen Ausbrecherkönig gemacht? Bravo, Flametti. Demselben Engel, der Speckschneider gewesen war bei der Handelsmarine? Eine Kiste hatte er ihm gebaut, woraus mittels einer im Innern angebrachten Mechanik selbst bei vernageltstem Zustand leicht zu entkommen war. Handfesseln hatte er ihm gearbeitet, mit einem Raffinement, dass er mit einem Ruck seiner zarten Gelenke innerhalb von 3 Minuten im Freien stand. Eine Berühmtheit ist aus ihm geworden. Über Nacht. Flametti verlangte nur etwas Entgegenkommen. Anstand und guten Willen, Benehmen. Oder er wurde verrückt. Was besagte, schlug alles kurz und klein, rannte Köpfe an die Wand, ging mit dem Messer los auf die Bande. Ein echter Künstler. So, Kinder, jetzt kommt die Gage. Wer kommt als Erste? Richtig, Häsli. 27 Franken 50. Was? 27 Franken 50. 27 Franken 50? Häsli, komm, wir gehen. Das hier ist nichts für uns. Einmal langsam. Ein echter Künstler. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Na, Frau Häsli, was ist denn? Nein, das hier ist nichts für uns. Häsli, komm. Himmel, Herrgott, Sakrament, was ist denn? Die Häslis lassen sich nicht drücken, ich kenne das. Was passt euch denn nicht? Was wollt ihr denn? Macht ihr den Schnabel auf, wenn euch was nicht passt? Bravo, Flametti! Die Zornadern waren Flametti angeschwollen. Häsli bekam's mit der Angst, schüttelte seine Frau und meinte kleinlaut, Max, rechn's mal vor. Da ist gar nichts vorzurechnen, nicht nötig. Wenn ich höre 27 Franken 50, dann hab ich schon genug. Was wollt ihr denn? 50 Franken Vorschuss bei Engagementantritt. 30er Konto an Häsli nach Bern. So, 30er Konto nach Bern für diesen Lumpenmenscher, für die Reitschuldamen, für die Fetzen. Tomi, komm, spuck deinem Vater ins Gesicht. 30er Konto nach Bern und wir hungern zu Haus. Was wollt ihr also? Weiter, nur weiter. 20er Konto an Toni am 7. Stimmt. Nur weiter. Die 20 Franken waren für eine Seidenbluse der Mutter. Und nun war Herr Häsli erstaunt. 20 Franken für was? Fragte er. Kümmer du dich lieber um dich selbst. Auf den Hund möchte er einem bringen und einem nicht einmal die paar Fetzen gönnen, die man auf dem Leibe hat. Dich kenne ich, mein Lieber. Dich kenne ich. Nun muss man wissen, dass mit Frau Häsli nicht zu spaßen war. In Antwerpen und St. Pauli hatte sie Matrosen bedient. Kerle hatte sie niedergeschlagen, baumslang, wenn's drauf ankam. Mit der ließ sich nicht spaßen. Also gab auch Herr Häsli klein bei und weiter ging's. Am 12. 22 Franken 50 vorgestreckt für Zimmer und Konsumation. Stimmt. Nur weiter. Anarchisten sind das, Max. Siehst du das jetzt? Brauchst nur mal ein paar Tage keine Geschäfte zu haben. Gleich werden sie üppig. Nur mal in Verlegenheit braucht man zu kommen. Diese Häsli. Ach du mein Gottchen, wie sie hier ankam. Aus Gnade und Barmherzigkeit hat man sie aufgenommen. Und das ist nun der Dank. Du wirst sehen, sie laufen uns noch fort. Ach was. Herein? Die Tür ging auf. Grüß Gott. Tag, komm nur rein. Wenn's erlaubt ist. Tag, Lara. Schöne Sachen hört man. Was gibt es denn? Ja. Was denn? Sprich doch. Na gut, sie machen euch aus, wo sie können. Sie erzählen, dass es bergab geht. Ihr zahlt keine Gage mehr, es gibt nichts zum Essen. Gerade habe ich den Boller getroffen. Mit dem hat's die Häsli doch. Vom Türken hat sie erzählt und vom Opium. Sie sagt, es sei ihnen zu brenzlig. Sie sehen sich nach einem anderen Engagement um. Was haben sie erzählt? So eine Gemeinheit. So eine Niedertracht. Hörst du, Max, was sie ausstreuen? So eine Infamie. Wir keine Geschäfte mehr. Man läuft sich die Füße wund, dass wir spielen. An der Haustür fängt man uns ab. Wir bräuchten nur rübergehen zum Krokodil. 1a, 300 Franken Draufgeld. Na, gute Nacht. Ich sollte hier der Direktor sein. Ich würde sie anders zwiebeln. Die Gage, so und so viel Abzug und den Schuh an den Hintern, Treppe runter. Ja, ich höre schon. Dummes Geschwätz. Flametti stand auf, sehr rasch, krempelte seine Hemdärmel herunter, nahm Joppe und Hut und ging. Da hast du's, da geht er, so macht er es immer. Seit er die Geschichte hat mit dem Türken, ist er wie verdreht. Kaum den Löffel aus dem Mund, fort ist er. Er hört mich nicht mal an. Wir gehen noch zum Grund. Flametti war dieser Sums zuwider. Gewiss, er liebte seine Frau, sie war ein wenig furchtsam von Gemüt und zu Übertreibungen geneigt. Gewiss, das Geschäft ging schlecht. Schlechte Zeiten, keine Schlager. Gewiss, ein Ensemble von 10 lebendigen Menschen verlangt, sich standesgemäß zu nähren, zu kleiden und zu Triumphen geführt zu werden. Und obendrein eine Konkubinatsstrafe von 180 Franken war zu zahlen. Der Beamte der Kriminalabteilung hatte 2-mal bereits die Quittung präsentiert. Aber Schlager fallen nun einmal nicht vom Himmel. Die Hände in beide Hosentaschen gesteckt, den breitkrempigen Filzhut in die Stirn gerückt, froh seinem häuslichen Glück entronnen zu sein, schickte Flametti sich an, einen Gang zu unternehmen durch sein Revier, die Fuchsweide. Konzert- und Vergnügungsrayon aller lebenslustig abseitigen Kreise der Stadt. Treffpunkt der großen Welt. Schlupfwinkel zugegeben einiger unsicherer Elemente. Alles in allem ein Monaco und Monte Carlo im Kleinen. Flametti fühlte sich frei wie ein Fürst. Aller Hader fiel von ihm ab. Aller Kleinmut verließ ihn. Hier kannte er jeden Weg, jeden Steg, jede Kneipe, jede Latrine. Hier war der Felsen, hier musste gesprungen werden. Hier fielen die Würfel, hier war man zu Haus. Über den Mönchsplatz sprang Fräulein Frieda, die Kellnerin, dass die Röcke flogen. Servus Flametti, rief sie. Es war eine Lust zu leben. Servus Flametti! Rechts und links vom Entree standen eine ausgestopfte Gebirgsgemse und ein balzender Auerhahn. Der Auerhahn trug die Fischkarte mit den Preisen um den Hals. Die Gebirgsgemse fletschte die Zähne. Auf dem Sockel aus Felsen und Moos lagen zerstreut die Haare, die sie im Kampf mit der Scheuerbürste gelassen hatte. Flametti überflog mit einem Adlerblick die Gäste. War Mehmet schon da? Nach der dritten halben, als er eben gehen wollte, öffnete sich die Tür. Ali Mehmet Bey. Man wusste nicht recht, was er eigentlich trieb. Tja, mein lieber Freund. Lieber Freund. Tiefe kaffeebraune Tränensäcke hingen ihm unter den Augen. Sie blickten in abgründiger Melancholie. Horrende Trinkgelder gab er, besaß einen Geldbeutel aus Affenhaut und roch, seiner orientalischen Herkunft gemäß, nach Zwiebel, Henna und Kokosnuss. Mehmet besaß ein Opiumlager, hier am Platz, auch Kokain und Haschisch, im beiläufigen Werte von 40.000 Franken. Unverfälschte Ware, erste Qualität. Und da Flametti sozusagen Fachmann war, er rauchte Opium in der Zigarette, nahm es wohl auch im Bier, den Rummel verstand, ein Kerl war, so sollte er bei Gelegenheit mal sehen, was sich tun ließ. Wir kennen uns jetzt seit 14 Tagen. Wir haben Brüderschaft getrunken. Aber wir müssen doch jetzt einmal weiterkommen. Dein Pass ist abgelaufen. Wann? 22. 22. Bis dahin musste das Quantum los sein. Mehmet nickte. Du brauchst also einen Käufer. Schnell. 20%. Mehmet nahm die Zigarette aus dem Mund, hielt sie zwischen Zeige und Mittelfinger weit von sich weg, blies langsam den Rauch aus. Und ich habe ihn, den Käufer. 40 Millibar auf den Tisch des Hauses. Allerdings muss ich noch eine Probe haben und 2 Mille Vorschuss. Nichts proben. Sei mal vernünftig, Mehmet. Seit 8 Tagen bin ich schon unterwegs, dir einen Käufer zu suchen. Wie heißt Käufer? Wie heißt, tut nichts zur Sache. Wirst sich nicht machen lassen. Was heißt das? Lass sich nicht machen. Unter 50 Mille. Ausgeschlossen. Mehmet, wir sind doch gut Freund. Du verstehst schon. Gut Freund, ja, aber nicht zu machen. Gefährliche Sache. Variete, Weiber, Feuer, Indianer. Ja? Aber Opium, schwierige Sache. Nicht zu machen. Das sagst du mir heute? Nach 8 Tagen? Nichts proben. Ach, ich pfeife auf deine Proben. Zahlen. Weißt du, Mehmet. Zahlen. Bonjour, der Herr. Zahlen. Eigentlich hatte Flametti gehofft, der Türke würde ihm aus der Klemme helfen. Mehr noch. Beim brasilianischen Konsulat hatte er bereits vorgesprochen. Zwecks Auskünften. Auszuwandern, gedachte er, wenn die 8 Mille vom Türken erst flüssig würden. Sich in der Schweiz mit den Lölis placken, man ist doch kein Narr. Die brasilianische Regierung stellt Land zur Verfügung, so viel man will. Baut einem einen Rancho, 20 Jahre Kredit. Jenny wird Kaffee pflanzen und ich werde Sumpfhühner schießen. Ein Pferd kostet 30 Franken, eine Kuh 20, ein Kalb 10. Man atmet freie Luft. Ihm fiel die Konkubinatsstrafe ein. Was wird damit geschehen, nachdem der Türke versagt hat? Kranemann wird keinen Pardon mehr geben. In die Wohnung wird er kommen mit dem Arrestbefehl. Mit dem Loch wird er drohen. Zur Treppe werde ich ihn spedieren, den Herrn Detektiv Kranemann. Vors Fenster werde ich ihn hängen, wie die Möbel meiner ersten Frau. Den Nachtstuhl, den Schrank, die Kommode, alles hinaus vors Fenster, an langen Stricken. Hol's dir! Das war ein Auflauf. Und wie erst, wenn die Detektivs da draußen, jeder am Rockkragen säuberlich zum Lüften aufgehängt. Geld hat man keins, fürs Loch hat man keine Zeit und trotzdem wird man bis aufs Blut kuranzt von diesen Drohnen der Gesellschaft, diesen Hochverrätern an der eigenen Rasse. Wiewohl, er hatte in Konkubinat gelebt. Die Scheidung von seiner ersten Frau war noch nicht ausgesprochen gewesen. Macht 150 Franken Buße, inklusive Prozesskosten 180. Sieht man von diesem Geld je etwas wieder? Wird dafür die Fuchsweide verschönert, ein neuer Bahnhof gebaut? Das interessierte ihn nicht. Flametti reiste wenig. Die 180 Franken aber, die interessierten ihn. Hinüber zur Filiale des Tagblatt lenkte er seine Schritte und gab eine Annonce auf. Lehrmädchen gesucht, kostenlose Aufnahme in Ausbildung. Flamettis Varieté-Ensemble. Kostete 3,80 Franken. Flametti nahm die Quittung in Empfang, seine Stimmung klärte sich auf. So leicht, wie Jenny sich das vorstellt, ist es nicht, im Krokodil engagiert zu werden. Schackerl, Schackerl, trau dich nicht! Trau dich nicht! Trau dich nicht! Schackerl, Schackerl, trau dich nicht! Trau dich nicht! Trau dich nicht! Trau dich, trau dich, trau dich nicht! Wort zu deiner Eulen! Der Wirt, Herr Schnabel, kannte die Vorzüge seines Lokals zu gut, als dass er für jeden Schnorrer zu haben gewesen wäre. Zentrale Lage stand auf den Empfehlungskarten. Und dem Krokodil, das über dem Eingang prangte, sagte man nach, dass es vor Zeiten wirklich am Nil sein Unwesen getrieben hatte. Nein, es war gar nicht leicht, im Krokodil anzukommen. Das war eine Ehre. Ein gemachter Mann, wer bei Herrn Schnabel spielt. Wenn der auftreten lässt... Aber er würde es schaffen. Er hatte sich's vorgenommen. Und er war keineswegs unvorbereitet. Die spielfreien Abende hatte er benützt, sich umzusehen. War mit Jenny im Germania-Kabarett gewesen. Stanislaus Rotter, Schnelldichter und Conferencier, trug dort seine Schmonzes vor. Von ihm erwartete er das Heil. Angenommen, der Rotter würde sich nur für ein einziges Mal bestimmen lassen, mir ein Ensemble zu schreiben. Ein unerhörtes, ein buntes, nie dagewesenes Gesangstableau. Es würde die Kassen füllen, die Konkurrenz totschlagen. Das wäre ein voller Ersatz für den Türken. Freilich, hingehen musste man zu ihm, in seine Wohnung, ihn bitten, devotest, um so viel Güte. Doch wer weiß, vielleicht würde er es tun. Ein gutes Ensemble, exotisch, wild, mit der Streitaxt, brutal und alles wäre in Ordnung. Herr Schnabel würde nicht Nein sagen können, schon wegen der Konkurrenz. Die Konkubinatsstrafe könnte beglichen werden. Die Schwierigkeiten wären behoben. Sali, Schnabel. Seit wann rockst du Pfiff? Flametti. Oh, mein neuer Tschibuk. Für den Harem. Hm, ein schönes Stück. Echt? Ja, Tschibuk aus Aleppo. Echte Arbeit. Und Mehmet? Nix Mehmet. Orient-Bazar, 7,50 Franken. Ist ja besser so. Aus Flamettis Hand, zeremoniös umschlossen, stieg mit eins eine Fotografie. Einen Herrn in mittleren Jahren zeigend, mit englisch gestutztem Schnurrbart, Schillerkragen und Künstlerkrawatte. Den kennst du doch, oder? Ist das nicht... Der Rotter. Konferencier und Improvisateur. Berühmtheit. 500 Franken Gage. Karrieremacher. Feiner Kerl. Wir waren Freunde, ich und der Rotter. Macht jetzt Karriere, verdient ein Heidengeld. Stadtgespräch. Siehst du, Flametti, sagte Schnabel. So einen müsstest du engagieren. Mich geht's ja nichts an, aber lass doch den Kram mit dem Türken. Sucht er einen Schlager? Bereits in Arbeit. Also, gerade heraus. Wenn ich den Rotter. Du weißt schon. Wie viel draufgeht's hast du mir? Was draufgeht? Je nachdem. 200 Franken, 300 Franken. Hab schon 400 gezahlt im Monat. Je nachdem, Schnabel. Ist doch Stuss, was ich da erzähle. Butter bei die Fisch. Was zahlst du, wenn er mir ein Ensemble schreibt? Minimum. Das kommt drauf an. 10 Personen, 3 Lehrmädel. Wenn du was bringst von dem Rotter und alles anständig, dezent, 300 Franken. Und am 15. könnt ihr kommen. Abgemacht. Seltsame Dinge begaben sich im Hause Flametti. Fünf Bettvorleger aus getigertem Fell und eine Negerlanze von den Sunda-Inseln lagen plötzlich wie von Zauberhand im Esszimmer. Sie stammten von Herrn Tipfel, bei dem Briefmarken, Seesterne und Smaragdkristalle in schillernder Auswahl das Schaufenster zieren. Und der Herr Koffer Vögeli kam zu Besuch. Eines Nachmittags, man servierte ihm Wein im Schlafzimmer und Fräulein Rosa musste ihn unterhalten, weil Jenny Mama roten Biber einkaufen gehen musste, um aus den Bettvorlegern durch Aufnähen der Felle auf den roten Biber Kostüme zu fertigen von wilder, unerhörter Farbenpracht. Der Koffer zeigte sich erkenntlich. Überhaupt eine gesteigerte Tätigkeit bemächtigte sich Flamettis. Leben kam in die Bude. Zwei junge Damen etwa, aus Bern, zu Fuß, eine schöner als die andere. Fräulein Güssi und Fräulein Traute. Fräulein Güssi lang, überlang, mit großen dunklen Kuhaugen und langen, wehenden Armen, 20 Jahre. Fräulein Traute kräftig, rosenrot, Hakennase, stets kichernd und schamrot über den eigenen Busen, der prall und anbötig vorn absteht, 18 Jahre. Flametti betrachtete sie mit Augen voll Wohlgefallen. All dies Weiberfleisch wurde einquartiert zu Fräulein Rosa und suchte sogleich mit Eifer, sich nützlich zu zeigen. Nimmst du Zucker? Nimmst du Milch? Zwieback? Nimmst du Honig? Oder Gelee? Es begab sich aber auch, dass zwei Detektivs erschienen. Schon wieder Kreuzdanner Keil. An die Türe klopften, ganz sachte. Herein? Psst, ganz sachte. Flametti zu sprechen wünschten, zwecks seiner Auskunft. Eine innere Stimme sagte Flametti, häng sie nicht vors Fenster, mach ihnen lieber Vorschläge zur Güte. Das tat er dann auch, doch es nützte nicht viel. Was wollt ihr denn? Seid doch vernünftig. Kann ich denn zahlen? Seht selbst, habt doch in Teufels Namen Geduld. Ja, Herr Flametti. Das ist mein Ensemble. Jenny, Rosa, Güssi, Traute. Man arbeitet, man rackert, man studiert. Zahlt seine Steuern, tut sein Möglichstes. Jawohl! Die Beamten blieben skeptisch. Und es ist nicht einmal unwahrscheinlich, dass der Anblick so unterschiedlicher Frauenspersonen in Halbtoilette um einen einzigen Mann gruppiert, ihr Misstrauen eher noch verstärkte. Im Laufe dieser Tage wurde Flametti furchtbar nervös. Es standen große Dinge bevor, wichtige Dinge. Dabei wusste Flametti von dem neuen Ensemble, das Herr Rotter ihm Bestimmtes versprochen hatte, nicht mehr, als dass die Musik in C-Dur ging, dass es voraussichtlich die Delawaren hieß und dass er selbst Flametti den Häuptling Feuerschein geben würde, mit Lanze, Pfeilen und Tomahawk. Die Aussicht auf diese Rolle aber, mit Prachtworten, die Herr Rotter sicherlich für ihn finden würde, im exotischen Aufputz voller Glut, Farbenpracht und Majestät, Adlerfedern über den Rücken hinunter, Sandalen unten, Hakennase oben, veränderte bereits seinen Gesichtskreis, seine Lebensnuance. Jetzt erst verstand Flametti, weshalb ihm das ganze Ensemble, Auftreten und Spielen zuletzt so verleidet gewesen war. Weshalb ihm all seine letzten Tableaus so seicht, geistlos und platt erschienen. Die Modeweiber, die Nixen, die Nachtfalter, schon diese Titel. Pfui Teufel! Weiberzeug! Süßlicher Schnack, Kitsch, Bruch. Er empfand Brechreiz. Dagegen die Delawaren. Wie das schon klingt. Stierig, männlich, imposant. Das ist eine Sache. Das schafft Respekt. Ja, Herr Flametti, wie das schon klingt. Da lässt sich was ahnen. Flamettis Benehmen wurde simpler, breiter. Seine Energie zäher, verbissen. Sein Selbstgefühl mächtig. Die Löwenbrust wölbte sich. Wenn er die Hand auf den Tisch legte, zitterte dieser. Früher hatte er nicht gezittert. Wo Flametti jetzt hingriff, wuchs jetzt kein Gras mehr. Wen Flametti ansah, der zuckte zusammen, erbleichte. Er ließ im Geist seine Freunde Revue passieren und beschloss, zu lieben und hassen, nur noch tödlich. Er beschloss mehr zu sitzen, zu liegen. Weniger Aufregung, mehr Schwere und Weihe. Seine Leidenschaft für Narkotika und für Alkohol sollte befestigt werden. Opium, sehr gut. Feuerfressen, sehr gut. Keine Anpassung, mehr Würde, Magie. Nicht viele Worte, mehr Tat. Im Ganzen Vereinfachung, Wucht. Eines Morgens aber, als Flametti in Träume versunken vor die Tür seines Wigwams trat, im vollen Waffenschmuck mit vergifteten Pfeilen, erhob sich ein solches Gekreische, Gelächter und Girren im Lattenverschlag bei den Tauben, dass Flametti beschloss, ein Exempel zu statuieren. Im Hemd und mit Bravour sprang der Häuptling Feuerschein hinüber zum Lattenverschlag. Das Weiberfleisch balgte sich dort in den Betten. Drein fuhr er mit derber Hand und lüpfte die Decke. Es leuchtet der Mond in der Gondelnacht. blank, Blenker, am blankesten. Flametti griff zu, dass es klatschte. Hui, Teufel, Flametti! Die Lange flüchtete aus dem Bett. Die Dralle mit dem geschamigen Busen schrie. Die, die es traf, Rosa, die Sklavin, rang die gefalteten Hände. Sie flehte und sträubte sich, fruchtlos, gegen die sehnigen Häuptlingsarme. Ach, Flametti! Neueinstudierungen wurden angeordnet. Alte Kostüme unter Beteiligung der Lehrkräfte repariert und aufgebügelt. Neue Kostüme probiert. Auch die Damen Jenny und Laura bekamen Lanzen aus Besenstielen, rundum bemalt, gelb, grün und blau. Oben eine Spitze aus Goldblech. Und damit auch das übrige Ensemble nicht müßig ging, machten Engel und Bobby Beleuchtungsproben mit bengalischem Rot, wozu sie die Pfanne und Pulver besorgen mussten. Herr Arista, der Damenimitator, studierte ein neues Lied. Nur immer raus damit, nur immer raus damit. Wozu haben wir es denn? Gesungen von Herrn Arista. Naja. Damenimitator. Auch die Häslis hatten für neues Programm zu sorgen und studierten mit dem Pianisten das Terzett ein. Schackerl, Schackerl, Traudinett. Ein Plakat ließ Flametti entwerfen. Darauf stand in Majuskeln die Indianer. Flametti war darauf, als Häuptling Feuerschein, in vollem Federnputz. Rothaut über und über, mit Ohrringen, Funkelaugen und einer Kette aus Bärenzähnen. Alleiniges Aufführungsrecht. Flamettis Varieté-Ensemble. Bravo, Bravo Flametti. Max fragte Herrn Fournier, den Vorstand der Eisenbahnerkapelle, ob er bereit sei, mit 50 Mann Blasorchester zur Stelle zu sein. Und zu welchen Konditionen. Sprach bei Herrn Schnabel vor und legte ihm den Gedanken nahe, um Freinacht und Tanz einzugeben bei der Polizei. Was dieser zwar überrascht, aber bereitwillig versprach. Er hatte ja keine Ahnung. Es war offensichtlich Flamettis Ehrgeiz, aus der Premiere dieser Indianer einen Festzug zu machen. Ein Ruhmesblatt für sich und das ganze Ensemble. So, sieh her, Flametti, das ist der Dreck. Der Rotter war elegant wie immer. Er las gerade die Daily Mail. Ob er das konnte, ob das nicht Getue war? Und lud Flametti mit einer raschen, geschickten Handbewegung ein, Platz zu nehmen. Setzte den Kneifer vor seine lieblosen, entzündeten Augen, rieb sich die Nase und zückte das Manuskript aus der Mappe. Also das ist so. Die Della Waren. Flametti beugte den Oberkörper runter aufs Knie und rauchte Zigarre. Du machst den Feuerschein, die anderen, die Weiber, 5 Stück machen die Bande. Ausstattung, Feldkostüme, wie gesagt. Lanze, Tomahawk, Kopfaufputz. Musik C-Dur, Beleuchtung Rot. Einstudieren musst du selbst. Hier ist der Text. Flametti bemerkte sofort, dass Herr Rotter Eile hatte und beeilte sich, aus der Brusttasche einen 50-Franken-Schein in Bewegung zu setzen. Hier, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ach was, Bagatelle. Flametti nahm das Ensemble jetzt an sich, mit beiden Händen, und begann zu lesen. Kannst du zu Hause in Ruhe studieren. Das klappt, sei versichert. Flametti fühlte, wie seine Nase schärfer wurde, energischer. Die Letzten vom Stamm der Delawaren. Eine Adlernase. Die Kriegerscharen der Delawaren. Seine Augen kühner, verwegener. Er fühlte die Lanze in seiner Faust. Die Federbüschel liefen ihm kalt über den Rücken hinunter. Sein Unterkiefer schob sich vor in bestialischer Vehemenz. Das klappt. Unbesorgt. Hab ein Plakat machen lassen. Die Indianer. Großartig, imposant. 30 Franken. Beim Lämmerle. Kennst den doch. Ja, tu, was du willst mit dem Dreck. Ist ja nicht mein Beruf. Das macht man so nebenbei. Muss nicht so sprechen. Akkurat, dass du mir die Indianer gemacht hast, wirst schon sehen, wenn die Beleuchtung dazukommt, Musik, Reklame, der ganze Klimbim. Apropos, sagte Rotter. Apropos, bei der Hauptprobe will ich dabei sein, damit ich auch sehe, was ihr draus macht. Sowieso, 50 Mann Blasorchester. Wenn ihr den Schick nicht trefft, das gewisse Etwas fehlt, ist das alles nichts. Es kommt, Zahlen, hab's pressant. Es kommt. Zu Hause warf er sich aufs Sofa, las, las mit immer wilderem Entzücken, immer hellerer Begeisterung. Las das Ensemble von A bis Z. Er trank darin, ritt, galoppierte, rasselte, tobte, donnerte, blitzte und fluchte, strahlte und weinte, lachte und staunte. Hoch den Tomahawk! Links, links! Mistvieh, Schmerbauch! Schwerbauch! Bauer! Sprechproben wurden angesetzt, Ensembleproben. Die Rollen wurden verteilt. Persönlich probte Flametti vor dem Spiegel, probierte mit den Mädels, teilte Ohrfeigen aus, rannte Köpfe an die Wand, schrie, brüllte und fluchte. Frauenzimmer! Säbelbeiniges! Es ging denn auch rapid vorwärts. Nach 3 Tagen saß der Text, nach weiteren 3 Tagen auch der Auf- und Umzug des Ensembles auf der Bühne. Was aber hatten die armen Weiber alles durchzumachen, bis sie wirkliche, richtige, echte Indianer waren? Links herum, Stoffel! Hoch den Tomahawk! Runter aufs Knie! Um mich rum! Vor mich hin! Apotheose, Verklärung! Vor die Lanzen! Verklärte Augen sollst du machen, Mist wie Damisches! Bauer! Und erst die Musik, bis die richtig saß. Hörst du denn nicht? Aber dann ging's wie am Schnürchen. Himmel, Herrgott, Sakrament, sperr deine Ohren auf! Alle bekamen Geschmack an der Sache, machten die Bewegungen wie von selbst. Bei Tisch, beim Zubettgehen, beim Morgenkaffee, im Hemd, in Unterkleidern, sangen, pfiffen und trällerten sie die Musik vor sich hin. Die Letzten! Von dem Stamm der Delawaren. Den Auftritt des Häuptlings hatte Flametti mit Herrn Meier solo einstudiert. Die Kriegerscharen der Delawaren. Muss donnern und blitzen in der Musik. Brrr, brrr, orgeln und tremolieren. Da muss die rechte Hand höher laufen. Feuerschein kommt von links. Späht durch das Kulissenfenster der Bauernstube, drohend, schrecklich, in dämonischem Federnschmuck mit der Lanze. Kommt heraus auf die Bühne, vorsichtig, schleichend, verfolgt, den Kopf spähend vorgestreckt, die Halsmuskeln gespannt, den Tomahawk mordbereit, verschwindet unter Donner und Blitz in der Kulisse rechts. Es beginnt das eigentliche Ensemble C-Dur Andante, mächtig und breit. Die Letzten von dem Stamm der Delawaren, die Kriegerscharen. Mit seinen wilden Mägdelein entbieten euch die Freudeshand zum Gruß. Schlag ein! Seit er Indianer geworden war, dachte Flametti nicht mehr an den Türken. Wenn nicht, dann nicht, hieß es in einem Couplet der Soubrette. Dafür hatte Flametti jetzt einen Harem. Und gewissenhaft war er darauf bedacht, seiner Illusion Greifbarkeit zu verleihen. Deshalb teilte er seinen Wigwam in drei Gemächer ein. In der Mitte die Stube war das Häuptlingszelt, wo man Beratung pflog, Botschaften empfing, Mahlzeiten einnahm, Siesta hielt. Das Schlafzimmer rechts davon war zum Gemach der obersten Hauptfrau, der Bretterverschlag links, Kemenate der Favoritinnen und Nebenfrauen. Das erregte zwar den heftigen und unverhohlenen Widerspruch der Lieblings- und Hauptfrau. Flametti aber ließ sich nicht beirren und bald hatte er es denn auch dahin gebracht, den Begriff seiner männlichen Würde und Überlegenheit von den Kebsweibern akzeptiert zu sehen. Der tapfere Häuptling Feuerschein mit seinen wilden Mägdelein entbieten euch die Freundeshand zum Gruß. Schlag ein! Wer die Indianer nachmacht, wird gerichtlich verfolgt. Solcherlei Zurüstungen konnten der Konkurrenz nicht verborgen bleiben. Der Neid war grenzenlos. Die Versuche, Flametti das Wasser abzugraben, gingen ins Lächerliche. Pfeffer zeigte an: Die exzentrische Schwiegermutter oder eine Nacht am Orinoco. Posse in drei Akten. Ein anderer Direktor begann ebenfalls, Indianer einzustudieren. Comanchen betitelt. Sodass Flametti sich genötigt sah, unter das Plakat des Herrn Lämmerle noch setzen zu lassen: Jede Nachahmung verboten. Wer die Indianer nachmacht, wird gerichtlich verfolgt. Den Vogel aber schoss Ferrero ab. Unter Zuhilfenahme maßloser Reklame zeigte er an: Lulu Kruck, König aller Bauchredner. Man lacht, lacht, lacht. Krampf! Macht er doch alles nur selber. Flamettis Selbstgefühl erreichte den Gipfel. Und als auch noch die Zusage des Herrn Fournier eintraf wegen der 50-Mann-Blechmusik, als Herr Schnabel die Erlaubnis vorzeigte für Freinacht und Tanz, als endlich die Hauptprobe angesetzt werden konnte, da fand er sogar den Mut, dem Rotter die Spitze zu bieten. Haltlos ironisch, wie es dessen Gemütsart entsprach, war dieser am Tage der Hauptprobe in Lackstiefeletten und Streifenhosen eingelaufen. Den Koks keck auf den Kopfwirbel geschoben. Dandy, Genießer und Zyniker. So, nun mal los! Ja, hoch mit die Röcke! Flametti wollte einfach nicht verstehen, wie sich ein Mensch seinem eigenen Geisterprodukt gegenüber so heillos frivol benehmen konnte. Ihn schauderte, doch versuchte er anfangs, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und schwieg. Als dann aber der Auftritt kam und Rotter in prustendes Gelächter ausbrach, infolgedessen auch die fellgegürteten Weiber auf der Bühne anfingen, die Sache lustig zu finden, da riss Flametti die Geduld. Auf den Hacken drehte er sich vor Wut wie ein kirrender Hahn, stieß die Lanze in den Boden, dass das Bauernhaus rechts und die Renaissance-Landschaft im Hintergrund ins Wackeln gerieten. Wollen Sie nicht einen Augenblick auf Ihre vier Buchstaben setzen, Herr Dichter? Nur einen Augenblick, wenn's gefällig ist. Sie sehen doch, dass hier gearbeitet wird. Der Rotter war überrascht. Eine unglaubliche Frechheit von diesem Flametti. Was fiel dem denn ein? Das war doch die Höhe. Er sagte, hören Sie mal. Sie da, hören Sie mal, habe ich mit Ihnen vielleicht mal Schweine gehütet? Das Frauenzimmer mit der Gurkennase da hinten ist doch einfach unmöglich. Gemeint war Fräulein Rosa. Flametti sah hin und stand einen Moment lang betroffen. Das Ensemble hab ich, Gott verdamm ich, für Hakennasen gemacht, nicht für Himmelfahrtsnasen. Halten Sie an sich. Sind Sie hier der Direktor oder ich? Wenn Sie glauben, Sie Buttokude, mich für 50 Franken anschreien zu können, sind Sie im Irrtum. Sie machen jetzt, dass Sie rauskommen. Raus hier, raus! Flametti packte ihn höchstpersönlich am Ärmel und spedierte ihn durch das Lokal vor die Türe. Kaum war der Dichter entfernt, ging alles glatt. Ach, Lara, ich bin ja so unglücklich. Gut, dass du kommst. Setz dich, trink eine Tasse Kaffee mit mir. Denk dir, diese Menschen. Seit diese Indianer ins Haus kommen, habe ich keine ruhige Minute mehr. Sie stellen mir das ganze Haus auf den Kopf. Er ist der Häuptling Feuerschein, verstehst du? Und Sie? Sie sind seine Mägdelein. Sein Harem. Er hat sie in der Kur, alle drei. Und sie trumpfen auf. Sie lassen sich nichts mehr bieten von mir. Sie werden frech. Und das lässt du dir gefallen? Was soll ich denn tun? Er lässt sich ja nicht mehr blicken. 600 Franken hatten wir auf der Kasse. Alles ist fort. Auto fährt er mit ihnen ins Kino, führt er sie. Er ist der Häuptling Feuerschein und sie sind seine Trullen. Ich lass ihn ins Irrenhaus stecken, meiner Seel. Ich schaff mir Geld beiseite und geh auf und davon. Ach was, Jenny. Der kriegt sie schon wieder ein. Die Häuser barsten von Feuer und Licht. Die Osram- und Tristan-Kerzen, die Glasglühlichter und Bogenlampen leuchteten. Die Metzgereien und Magazine und Handwerksstätten glühten, die Einkaufsbuden des Teufels. Man legte die Arbeitsschürzen ab. Im Hinterhaus, in den Stuben und Giebeln frisierte man sich und machte Toilette. Los gingen die Grammophone und das Elektroklavier. Verwegene Gestalten beiderlei Geschlechts tauchten auf. In den Konzertlokalen tummelten freundliche Sängerinnen und Zauberkünstler bereits ihre Stimmen. Großartiges, allerneuestes Programm! Bravo, Flametti! Wenn man das Letzte uns genommen, wenn unsere Besten umgekommen... Wer die Indianer nachmacht, wird gerichtlich verfolgt. Sing Falkenaug und Feuerschein zum großen Geist dort oben ein. Und höllenhaft, magisch radauend und zeternd die Lichtreklame des Krokodils. Lauter Schlager! Der ganze Mönchsplatz war rot überstrahlt. Die benachbarten Häuserfronten schienen von rotem Licht halb aufgefressen. Die Bummler und Passanten taumelten in einer Flut von Licht. Weiter oben, jenseits des Platzes, übertönte den Lärm die wie eine Weckuhr losrasselnde französische Soubrette des Café Neptun. Eigentlich lass die Hosen runter, tu mir den Gefallen. Hier war was geboten. Lass sie bitte ganz herunter, auf die Strümpfe fallen. Hört euch das an, das klingt, wie das klingt. Hier kam man auf seine Rechnung, dennoch. Ihre letzte Verführung aber hatte die Fuchsweide noch nicht ausgespielt. Die Echtheit inmitten einer Welt des Scheins. Die exzentrische Schwiegermutter oder eine Nacht am Orinoco. So, nun mal los. Ja, hoch mit die Röcke. Das Wunder als Resultat unerhörter Perversitäten. Von wem aber konnte man solche Leistung erwarten? Nur von einem, von Flametti. Jenny, wir brauchen Stühle. Man lacht, lacht, lacht. Himmel, Herrgott, Sakrament, sperr deine Ohren auf! Man staute sich vor den Reklamefenstern des Krokodilen. Da stand vor dem großen Aquarium voll blaugrauer Karpfen das Plakat der Indianer. Flametti als Häuptling Feuerschein. So sah er aus, so leibte und lebte er. Und unter dem Plakat stand... Wer die Indianer nachmacht, wird gerichtlich verfolgt. Das Publikum stieß und drängte sich, es las und strömte hinein. 50 Mann Blasorchester, Beginn, 8 Uhr, Tanz, Tanz, Tanz, lauter Schlager, es wird kassiert. Lauter Schlager. Es kamen, sahen und strömten Fräulein Anni nebst Herrn Engel, Raffaela und ihre Schwester Lydia sowie deren gemeinschaftliche Mutter Donna Maria Josefa, Frau Schnepfe aus Basel, zwei israelitische Handlungskommis, rote Nelken im Knopfloch, der Herr Coiffeur Vögeli und späterhin eine ganze Reihe Spieler des Fußballclubs Hermes. Gleich geht's los, Herr Mayer. Drinnen herrschten Fieber und Spannung. Der ganze Raum war verwandelt in ein Gehänge blühender Rosenranken. Künstliche Lauben aus Birkenruten zogen sich an der Wand lang. Neben der Bühne versammelte sich das Orchester des Herrn Fournier, 50 Mann mit Schlagzeug und Basstrompeten. Die Lehrmädel, Jenny und die Soubrette erschienen in tangofarbenen Babyhängern, Schleifen im Haar, neigten die Köpfe, schwänzelten und nickten den Gästen zu. Hinter der Bühne entfaltete Herr Mayer die Noten seiner Begleitmusik. Flametti wischte sich noch schnell mit dem Sacktuch über die Stirn, dann begann's. Umpa, umpa, umpa. Herr Fournier schlug mit dem Taktstock, als wär's eine Peitsche. Los ging die Musik, dass die Schwarten knackten. Umba, umba, blies die Basstrompete in idealer Konkurrenz mit Pauke und Schrumbass. Es war phänomenal. Jenny, wir brauchen Stühle. Engel, du machst den Vorhang. Das Stück war zu Ende. Flametti fuhr sich nervös durchs Haar. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich gebe mir die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass es mir gelungen ist, Ihnen heute ein ganz besonders interessantes Programm zu bieten. Herr Generalmusikdirektor Fournier mit seiner 50 Mann starken Eisenbahnerkapelle hat Ihnen bereits eine Probe seines bewährten Könnens vorgelegt. Außerdem hören Sie hier heute erstmals das berühmte Jodlerterzett Häsli aus Bern mit Scherzos und herzerquickenden Jodlerliedern. Nicht zu vergessen unseren Herrn Damenimitator. Na immer raus damit, na immer raus damit. Wozu haben wir es denn? Naja. Und dann der Höhepunkt des Abends, die Indianer. Verfasst von meinem Freund Stanislaus Rotter, Konferencier und Improvisator am Germania-Kabarett. Meine Damen und Herren, Sie brauchen keine Angst zu haben. Es passiert Ihnen nichts. Keine Sioux, Apachen, Comanchen werden Sie bedrohen. Aber auch kein Kettenrassel wie auf dem Jahrmarkt. Sie sehen hier die Wirklichkeit. Das aussterbende Volk der Indianer auf dem Kriegspfad. Den Häuptling mache ich selbst. Die Musik macht Herr Meier. Sie werden dieses Ensemble sehen und ergriffen sein. Trotzdem keine Extrakasse. Wir kassieren wie sonst. Bei der Kassierung bleibt die Toilette geschlossen. Anfangen, Kinder, anfangen! Engel, den Vorhang! Fertig, Herr Meier! Wo sind die Mädel? Wir kommen! Flametti, wir kommen! Die Mädel rannten hinter die Bühne. Klingelzeichen. Der Vorhang ging auf. In einer Reihe standen Jenny, Rosa, die Soubrette, Fräulein Güssi und Fräulein Traute. Alle in Tango-Kostümen. Rot, blau, grün, gelb, violett, die Schleifen im Haar. Überflutet von Bühnenlicht. Die hochgeschminkten Gesichter strahlten. Die fünf Paar Beine in farbigen Seidenstrümpfen standen adrett geschlossen. Die duftigen Hänger in süßen Farben stützten kokett die baumelnden Lockenköpfe. Mehr oder weniger Busen sog sich voll Luft. Herr Meier schlug den Akkord an, die ziegelrot übermalten Münder öffneten sich, ein Frühlingsbegrüßungsmarsch erfüllte die Bühne. Das Publikum kam in Stimmung. Wenn das kein Schlager wird, Kinder, ich sag euch, das wird ein Schlager. Stühle, mehr Stühle! Glänzend. Exzentrik, Zauber, Gesangs- und Ensemblenummern lösten einander ab in wohlarrangierter Steigerung. Einheimsend an der Kasse saß Jenny-Mama, Silber- und Kleingeld ordnend, 5-Frankenscheine wechselnd, die ankommenden Muschelschalen ihrer kassierenden Damen distinguiert in die Kasse kippend. Und als Fräulein Amalie so nebenhin fragte, gutes Geschäft, erhielt sie ein Oh ja zur Antwort. Auch das Jodelterzett feierte einen Triumph. Schackerl, Schackerl, trau di net, trau di net, trau di net, trau di, trau di, trau di net. Trau mi net. Und zu deiner Olden. Schackerl, Schackerl, trau di net, trau di net, trau di net. Ankalten. Die Musik feierte eine Orgie. Hörner, Piston, Bassklarinett, Tuba, Trommel und Fagott schrien, zeterten, kreischten, grüllten. Die Schalllöcher der Trompeten spielen Musik. Die Augen der Bläser verdrehten sich. Die Disharmonien zerfetzten einander. Und Herr Fournier, der für das Ganze verantwortlich war, gebärdete sich wie ein Wilder. Glück sei Mula sowieso, sowieso, sowieso. Sowieso. Du jetzt drauf vergessen. Schackerl, Schackerl, sowieso. Sowieso, sowieso. Lass dein Heute, Heute sein. Die wird die nicht fressen. Nicht fressen. Jetzt begann der Jodler. Es war überwältigend. So ein Erfolg war noch nicht. Unerhört. Festrausch verbreitete sich. Das war Stimmung. Kassieren. Rosa, Güssi und die Soubrette rannten mit den Muscheln. Das Lokal war überfüllt. Mba, mba, dröhnte die Musik. Der Zirkusdirektor Farolli, Flamettis erklärter Freund, kam aus der Garderobe, steifte sich auf vor der Rampe und klopfte ans Glas. Verehrte Herrschaften, sagte er. Meine verehrten Herrschaften, und nun die Sensation des Abends. Die Indianer, welche Gefühle durchwandern unsere Brust beim Klang dieses Wortes? Welche Ahnungen entzücken das Herz, der Rausch unserer Kindheit? lieben wir doch alle die Freiheit, die Pferde, den Wigwam, den Kriegspfad. In diesem Sinne erhebe ich mein Glas und stoße an auf Wohl und Gedeihen, auf Glück und Genie unseres einzigartigen Flametti. Erlebe hoch! Hoch, Flametti! Das Publikum tobte, man stampfte und johlte. Flametti, Flametti. Der Vorhang hob sich. Die Ouvertüre mit den borgelnden Donner- und Blitzakkorden, dann der Kriegspfad. Die letzten vom Stamm der Delawaren. Die Kriegerscharen der Delawaren. Der zweite Vers. Wenn man das Letzte uns genommen, wenn unsere Besten umgekommen, sind Falkenau und Feuerschein zum großen Geist dort oben ein. Dann heben sich die roten Brüder zu neuem Reich und Glanze wieder. Und es erreicht das Blassgesicht für seinen Raub ein Strafgericht. Die Lichter im Saal waren verdunkelt. Die Indianer, Flametti, Jenny, die Soubrette, Fräulein Rosa, Fräulein Güssi und Fräulein Traute schwenkten rote Laternchen und sangen so monoton klagend, so herzergreifend verschollen, dass allen die Tränen in die Augen traten. Dass Herr Meier plötzlich glaubte, er habe falsch gespielt und infolgedessen für einen Moment wirklich daneben griff. Auch Herr Rotter hätte seine Freude gehabt, denn die Nasen, besonders die Flamettis, waren überraschend gut geklebt. Für den dritten Vers hatte sich Flametti eine prachtvolle Apotheose ausgedacht. Er allein stand aufrecht, die Weiber knieten mit gesenkten Köpfen und Lanzen um ihn herum. Dann sprangen alle auf, ganz vor an die Rampe in eine Reihe und drohten mit geschwungenem Tomahawk, sodass auch der stumpfeste Batzenbengel solcher Auffassung Unübertrefflichkeit hätte zusprechen müssen. Und dort oben, in dem ewigen Jagdgebiet, singt der Indianervolk sein Siegeslied. Flamettis Erfolg war unbestritten und galt ihm allein, nur ihm. Er wurde gefeiert in allen Tönen. Gerade das aber vertrug Jenny nicht. Gerade das lehnte sie ab. Sie begriff nicht, wie ein vernünftiger Mensch, ein Mann, sich so kindisch benehmen konnte. Kurzum, sie hatte keinen Sinn für die Illusion. Ganz besonders aber hatte sie gar keinen Sinn für Wigwams. Sie hielt das für Humbug. In kleinlicher Missgunst klammerte sie sich an Äußerlichkeiten, warf ihm gewöhnliche Vielweiberei vor. Flametti versuchte umsonst, es ihr klarzumachen. Morgens um 10 Uhr im Bett. Meine Ruhe will ich haben, Jenny. Damit gab sich Jenny nicht zufrieden. So ließ sie sich nicht abspeisen. Klarheit wollte sie haben, von wegen dieser Person, dieser Traute, der Schlampen, die nicht einmal wusste, wozu die Klosettschnur da war. Du, Max. Du, Max, ich will Antwort. Wie ist das mit der Traute? Mach mich nicht wild. Im Lehrgottsakrament lass mir meine Ruhe. Plage ich mich nicht schon genug? Jenny wusste nun Bescheid. Heraus sprang sie aus dem Bett und warf den Schlafrock über. Traute, raus! Pack deine Sachen! Vorwärts! Marsch, marsch! Heraus aus der Wohnung! Raus! Raus auf die Straße! Ins Arbeitshaus! Nur raus! Und zwar sofort, oder ich hol die Polizei! Aber ich hab doch nichts getan! Du wirst schon wissen, was du getan hast! Fort, sag ich dir! Raus! Nur raus! Ich werd dir beide machen! Flametti im Hemd mit haarigen Beinen eilte hinzu. Was gibt's denn schon wieder? Es gibt gleich eine Leiche, wenn sie nicht verschwindet! Hilfe! Bist du endlich ruhig? Raus kommt sie! Hilfe! Willst du wohl ruhig sein? Hilfe! Ruhe hier! Oder ich werd's dir zeigen! Hilfe! Hilfe! Flamettis Prozess wurde binnen kurzem stattbekannt. Und wie es zu gehen pflegt, wenn eine solche Sache publik wird, man zog sich zurück von ihm. Im Intelligenzblatt erschien ein Brandartikel: Moderne Sklavenhalterei, worin Punkt für Punkt Flamettis unhaltbare Geschäfts- und Familienpraxis ans Licht gezerrt wurde. Von Gesangseleven war die Rede, die er gezwungen habe, ihm zu Willen zu sein. Von einem Morast sittlicher Verkommenheit. So stand es geschrieben, und wenn auch Flamettis Name nicht genannt war, wusste doch jeder, dass der Artikel auf ihn ging. Das Renommee Flamettis ging flöten, langsam aber sicher. Und der Zusammenhalt seiner Truppe dahin. Eines Tages, als Flametti die Gagen auszahlen wollte, entdeckte er, dass Quittungen über Acconti, die er ausgezahlt zu haben, sich genau erinnerte, aus seinem Quittungsblock verschwunden waren. Herausgerissen. Mit einer Dreistigkeit und Gewalt, dass an der Perforiernaht noch die Fetzen hingen. Das ist doch die Höhe. Max, du zahlst ihnen nichts aus. Du zeigst sie an. Das ist Einbruch. Das lässt du dir nicht bieten. Flametti aber lächelte nur, bitter und verlegen. Es liegt mir nichts an den paar Franken, Laura. Aber das hätte ich doch nicht geglaubt von den Weibern. Er kam auch auf seinen Prozess zu sprechen. Das ist ja ganz anders, als die alle glauben. Das weiß ja nicht mal meine Alte. Fräulein Laura malte sich mit dem Augenstift japanische Monde. Mit der Traute, das stimmt schon. Aber das mit der Küssi, das war ein Gewaltakt. Wenn man dahinter kommt, geht's mir nicht gut. Für einen Moment verstummte unten im Saal Herrn Meyers Missouri-Step. Laura sprang auf und horchte über das Treppengeländer hinunter. Haben noch Zeit. Fräulein Laura kehrte zum Schminktisch zurück. Diese Mädel, so unschuldig sind die doch auch nicht. Und wenn sich ein Mann in den besten Jahren mal ein Mädel greift. Drunten im Lokal wiederholte Herr Meyer zum zweiten Male den Mittelsatz des Missouri-Step. Aber das ist es ja gar nicht. Sie hat geschrien, sich gewehrt. Aber gerade das hat mich gereizt, oder? Die Soubrette nickte bedenklich. Was ist mit einem Anwalt? Von unten ertönte das Klingelzeichen. Selbstverständlich. Flametti fühlte, dass man sich zurückzog von ihm. Und wenn er ein wenig angetrunken oder berauscht von Opium darauf verzichtete, das Petroleum, das ihm vom Mund tropfte, abzuwischen, dann schimmerten seine wulstigen Lippen in bläulichem Fäulnisschein, gemischt mit Trauer und Melancholie. Die Indianer zogen nicht mehr. Das Publikum war wie verändert. Er sagte, hören Sie mal. Hören Sie mal, Fräulein Laura, was ist das eigentlich mit dem Ensemble, das der Meyer plant? Man sagt mir da alles Mögliche. Sie hätten sogar schon Plakate in Druck gegeben. Der Meyer hat mir bis jetzt kein Wort gesagt. Ich habe bis jetzt keine Kündigung. Seid ihr vielleicht nicht zufrieden mit der Gage? Ihr seht doch selbst am besten, wie das Geschäft geht. Ich kann euch eine Kleinigkeit zulegen ab 15. Jenny hat mir erzählt, sie übertreibt manchmal, das dürfen Sie nicht tragisch nehmen. Aber Herrgott, wir sind doch alle Menschen. Die Ereignisse folgten sich rasch. Man spielte in kleinen und kleinsten Kneipen. Man richtete sich ein. Doch nur Flametti und Jenny bewahrten Humor. Zum Zeichen ihres unwandelbaren Einvernehmens sangen sie zusammen die Meistersinger von Berlin. Ein revueartiges Duett, das unter ihrer scharf pointierten Interpretation sich als anmutigstes Duell voller mondäner Anspielungen auf den laufenden Prozess präsentierte. Dieser war auf den 13. angesetzt. In erregten Ergüssen versuchte Flametti dem Anwalt in Bern brieflich Standpunkt und Situation zu erläutern. Dieser schrieb jedoch zurück, er bedauere unendlich mitteilen zu müssen, dass er ohne einen weiteren Vorschuss die Sache zu einem guten Ende kaum werde führen können. Und was machst du jetzt, Max? Was ich mache? Ich verteidige mich selbst. Er nahm Feder und Papier zur Hand. An den Herrn Präsidenten des kantonalen Obergerichts Bern. Da stand es. Das war die Instanz. Jenny bekam einen Schreck, als sie es so stehen sah. Drehen wir die Geschichte mal um. Da schaut die Sache erheblich anders aus. Ja, meinst du denn, Max, sie lassen es gelten? Flametti zündete großspurig eine Zigarre an. Ist das etwa nicht deutlich genug? Marktware der Wollust, der Perversion gefrönt, bereits in den Kinderschuhen verdorben. Ich bin der Verführte, verstehst du? Angeboten haben sie sich. Gezwungen haben sie mich, belästigt. Wenn das nur gut geht, Max. Sonntag, den 12., spielten sie zum letzten Mal die Indianer. Und dort oben in dem ewigen Jagdgebiet singt der Indianervolk sein Siegeslied. Einmal wieder ziehen wir noch auf Kriegespfad. Einmal noch, wenn der Tag der Rache naht. Dann fuhr Flametti nach Bern mit dem Nachtzug. Jenny und Rosa begleiteten ihn zur Bahn. Viel Glück, Max. Und schreib gleich, wie es ausging. Wenn ich nicht schreibe, weißt du Bescheid. Er schrieb nicht. 2-3 Tage vergingen, da las Jenny es in der Zeitung, in einem Café. Sie trug ihre beste Toilette und ließ sich ihren Schmerz nicht merken. Flametti oder Vom Dendismus der Armen von Hugo Ball. Bearbeitung Michael Farin. Erzähler Michael Lucke. Flametti Josef Bierbichler. Jenny seine Frau Gabriele Köstler. Sowie Judith Hoffmann, Marion Freundorfer, Edgar Selge, Daniel Kastura, Helmut Stange, Annemarie Bubke, Timur Alcikaya und Georg Engel. Tuba und Posaune Uwe Dirksen, Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig, Regieassistenz Christiane Klenz. Regie und Musik Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 1999.